Ausschluss monetärer Staatsfinanzierung. Zu allen Zeiten wurden Inflation und Währungsverfall ausschließlich dadurch ausgelöst, dass sich der Staat des Notenbankkredits, vulgo der Notenpresse, zu Zeiten von Metallgeld auch der Münzverschlechterung bediente, um sich zusätzliche Einnahmen zu verschaffen. Nicht jeder Notenbankkredit an den Staat muss sich inflationär auswirken. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, kann er ein nützliches Mittel der Geldpolitik und innerhalb gewisser Grenzen sogar der Staatsfinanzierung sein. Weil die Übergänge zwischen schädlich und unschädlich aber fließend sind und weil die Methode so bequem ist, handelt es sich um ein sehr gefährliches Mittel der Staatsfinanzierung. Die zweifache deutsche Erfahrung mit einer notenbankfinanzierten großen Inflation im 20. Jahrhundert führte dazu, dass im Bundesbankgesetz mit der Ausnahme von Kassenkrediten Staatsfinanzierung durch die Bundesbank generell verboten war. Die Übernahme dieses Verbots in den Maastricht-Vertrag schien allen in den 90er Jahren geäußerten Befürchtungen, die EZB könne je zur Staatsfinanzierung herangezogen werden, die Grundlage zu nehmen. Auch ich wies solche Befürchtungen in den 90er Jahren als absurd zurück. Allerdings übersah ich damals ein Problem, das wohl auch viele andere nicht mit ganzer Schärfe im Blick hatten. Es gehört zum Wesen von Sovereign Debt, dass der Inhaber der souveränen Staatsgewalt im Falle einer unbedingten Notwendigkeit von der eigenen Notenbank Kredit in eigener Währung erhält. Jedenfalls ist dies weltweit das mehrheitliche Verständnis von Sovereign Debt unter Politikern und Fachleuten. In diesem Sinn ist die Debt der Euro-Staaten nicht mehr sovereign, weil der Nationalstaat, der die Staatsschuld begibt, im Ernstfall keinen Zugriff auf Notenbankkredit hat. Hier verbindet sich der Ausschluss monetärer Staatsfinanzierung mit dem No-Bail-Out-Prinzip.